Soldaten sehen. Und du gehst hin, sanft lässt du ihre Wächter stehen. Der Einsatz steht, die steigert sich, du fühlst es bis ins Herz. Er nennt dich Blöck, er ist, das hast du nicht gedacht, er tät's aufs Spiel. Und jetzt noch mehr als diese Karten, du willst fühlen. Du weißt es nie, ob der Gewinn ist wirklich dir genug. Ich hab nie geträumt, so träumst du je von einer Nacht wie heute. Ich kann es nicht glauben, vielleicht seh ich nie mehr eine Nacht wie heute. Und alles, was dir nie bisher gelang, geschieht, seit ihr es beide Wang an Wang. Wagtest du zu träumen, ich hab nie geträumt von einer Nacht wie heute. Schon viel zu lang hab ich gewartet, an der Tür zu hören den Klang. Zu hören, das wär so elegant, kommt endlich her. Macht endlich auf zu sehen, mein Reich vor meinem Aug. Die Silhouette macht ein Abbild jener Nacht, das in mir bleibt. Es hat den Duft von was Besonderem, der aufsteigt. Widersteh ich der Versuchung, bin ich sicher zu verlieren diese Wette. Ich geh davon, auf einmal scheint's, ich bin nicht mehr allein. Direkt vor mir steht, ich stopp, bevor er geht. Ich hab nie geträumt, so träumst du je von einer Nacht. Ich kann es nicht glauben, vielleicht seh ich nie mehr eine Nacht wie heute. Und alles, was dir nie bisher gelang, geschieht, seit ihr es beide Wang an Wang. Wagtest du zu träumen, ich hab nie geträumt von einer Nacht wie heute. Ich hab nie geträumt, so träumst du je von einer Nacht wie heute. Ich kann es nicht glauben, vielleicht seh ich nie mehr eine Nacht wie heute. Und alles, was dir nie bisher gelang, geschieht, seit ihr es beide Wang an Wang. Wagtest du zu träumen, ich hab nie geträumt von einer Nacht wie heute.